Oh, Mr. Eddard. Guten Morgen. Und? Ja, prachtvolle Rose. Maskerade, ne? Ganz recht, Mr. Eddard. Maskerade? Meeresberger Superstar? Meine Greta und Nina, die sind das von Glamis, Frieden, Märchenland. Duftwolke. Von 10 Fragen, 10 richtig beantwortet, Mr. Eddard. Herzlichen Glückwunsch. Mach schon, Erik, verflucht nochmal. Das war knapp. Er überquert gerade die Straße. Na, Gott sei Dank. Du hast das Ding nicht? Ich war nicht da, Oliver. Die ganze Post lag unten in der Diele. Ein paar Drucksachen und Briefe, aber nicht die Buchungsunterlagen. Wann hast du sie abgeschickt? Gestern Mittag um 12:30. Ja. Unbegreiflich. Die hätten heute da sein müssen. Was sollen wir jetzt machen? Ja, was sollen wir machen? Nichts. Du musst Hilda informieren. Ja, ja. Der Teufel soll den Kerl holen. Ein anderer Büroinhaber, naja. Was für ein Papierkorb. Sind Sie das, Mr. Eckert? Oh, Miss Kirk, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Danke, danke, ausgezeichnet. Recht, dir ist Wetter. Ja. Das hier hat der Postbote im Waschsalon nebenan abgegeben. Ging nicht durch die Briefklappe. Ah, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag. Vogelscheuche. Walter Eddard in Messing. Naja, gut. Ich muss sie auch noch abschrauben. Ich habe schon gedacht, du kommst überhaupt nicht mehr. Wann? Ja, was machst du denn hier? Als du aus dem Haus warst, habe ich mir ein Taxi bestellt. Ich habe beschlossen, dass nach 40 Jahren in den Ruhestand treten etwas ist, was ich einen alten Freund nicht allein machen lassen kann. Du bist mir nicht böse, dass ich dich nicht erst lange gefragt habe, Walter. Das muss gefeiert werden. Mit was ganz Besonderem. Ich habe Kaffee gemacht. Wenn ich es nur gewusst hätte. Das sollte doch gerade eine Überraschung sein. Ich schäme mich immer, wenn du mein Büro siehst. Da gibt's doch nichts zu schämen. Doch, doch. Was war ich stolz, als ich anfing. Ich hatte meine Lizenz in der Tasche. Mut und Schwung für 3 und 1943 ein eigenes Büro mit Küche und Klo. Vergiss nicht, was das war. Gott, ich hätte die Welt aus den Angeln heben können. War ganz sicher, dass ich es schaffen würde, wie groß ich die Zukunft gesehen habe. Mein eigenes Finanzimperium Eddard Incorporated. War alles fix und fertig in meinem Kopf. So hat es angefangen und so auch geendet. Du hast dir eine kleine, aber angesehene Firma geschaffen. Zuschauer, das war ich. Ein Zuschauer am Spielfeldrand, den Sprung über die Linie. Habe ich nie geschafft, nie mitgemischt beim Spiel. Jetzt trinken wir mal Kaffee, ja? Ja. Dann sehen wir mal nach, was hier noch gekommen ist. Ah. Arthur Crawfield. Das ist aber erstaunlich. Was? Arthur Crawfield schickt mir hier seine Buchungsbelege. Das ist mein erster und treuester Mandant. Komm, ich habe ihm doch gesagt, dass ich aufhöre. Das passt gar nicht zu ihm, das zu übersehen. Er hat es uns 3-mal schriftlich und per Telefon mitgeteilt, dass er aufhört. Und du schickst ihm die gesamten Buchungsbelege für 79. Ich habe einen Fehler gemacht, stimmt. Einen Fehler, so kann man es auch nennen. Ich habe ja versucht, die Unterlagen wieder zu beschaffen. Und wo sind sie? Ich habe dir doch gesagt, wir haben sie nicht mehr... Erik und ich wollten die Unterlagen wieder an uns bringen. Es ist uns nicht gelungen. Aber wir haben ja besprochen, was du tun sollst, bis er sie wieder zurückschickt. Wenn er sie zurückschickt. Was passiert, wenn es Eddard einfallen sollte, Arthur das Buch persönlich zurückzubringen? Ja, wieso denn das? Um eine alte Geschäftsbeziehung mit einer freundlichen Geste zu besiegeln. Dann lass ihn in der Clay Street erscheinen, was soll's. Er bringt Unterlagen zurück, an denen nichts auszusetzen ist. Und wenn er Arthur sprechen möchte, sagst du, er ist nicht da, er ist weg, alles klar? Nein, er darf nicht in der Clay Street auftauchen. Beruhige dich, Hilda. Was ist denn nur los mit dir? Los ist, dass ich weiß, es wird schief gehen. Der Strom ist schon abgeschaltet. Ja. Yeah. Vergiss die Bücher nicht weiter. Von den Bontés, die sind mit hier eingezogen. Ach ja. Was willst du denn mit den Buchungsbelegen machen? Das weiß ich noch nicht. Dann wollen wir mal. Ja? Ja. Warum bist du heute nicht ein bisschen länger liegen geblieben? Ich hätte dir doch dein Frühstück ins Bett gebracht. Du weißt doch, ich bin ein alter Frühaufsteher. Wo ist denn diese Firma zu Hause? Clay Street, Tufnell Park. In zwei Zimmer über einem Friseurgeschäft. Bisschen wie deines? Richtig, ganz ähnlich. Nur, dass es bei Arthur immer nach Pomade gerochen hat, das ganze Haus, daran erinnere ich mich sehr gut. Auch der Umsatz war meine Größenordnung, wie die Geschäftsunterlagen zeigten. Er war reizend, ein Gentleman. Stammte auch aus Yorkshire. Und dürfte sich jetzt auch langsam zur Ruhe setzen. Er hatte die gleichen Träume. Und warum hast du ihn nicht mehr besucht? Naja, als die Jahre dahingingen und sich nichts von unseren Hoffnungen erfüllte, haben wir uns wohl beide voreinander geschämt. Aber ein Gefühl von Verbundenheit besteht trotzdem. Sogar erst recht. Willst du noch Kaffee? Nein, danke, Wynn. Ich hol mir jetzt meinen Mantel und dann zieh ich los. Das Süßwarengeschäft, ja, das gab's damals schon. Wenn man 19, ja, dann haben wir hier 21. Ja, das muss doch 23 sein. Großer Gott, 23. International. Das ist ja nicht zu fassen. Guten Morgen, Sir. Ja, guten Morgen. Zur Anmeldung bitte rechts. Danke. Guten Morgen, Sir. Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, ich weiß nicht, eigentlich suche ich die Firma Arthur Crawford Limited. Die gehört zu unserer Firmengruppe, ganz recht. Und ich wollte, wenn möglich, Mr. Crawford sprechen. Ich habe mich allerdings nicht angesagt. Ich bedauere, aber da muss es sich um einen Irrtum handeln. Es gibt keinen Mr. Crawford. Wie? Also ich mache ihm doch seit zig Jahren die Bilanz. Ja, die Arthur Crawford Limited ist nur der Firmenname. Es gibt keinen Arthur Crawford als Person. Aber ich bin persönlich mit ihm bekannt gewesen. Ja, und ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und ich habe ihn noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Früher war hier im Erdgeschoss ein Friseurgeschäft. Ja, davon weiß ich nichts. Aber können wir sonst irgendwas für Sie tun? Ich habe hier die gesamten Buchungsunterlagen. Wie ist Ihr Name bitte? Attard, Walter Attard, Wirtschaftsprüfer. Ah. Sagen Sie bitte, wann wurde das Gebäude hier erbaut? Ich meine Anfang der 50er Jahre, Sir, oder auch Ende der 40er, aber so in etwa. Ja. Ja, ich war seit dem Krieg nicht mehr hier. Damals gab es nur zwei Zimmer im ersten Stock über Friseurgeschäft. Ich erinnere mich komischerweise, dass das Haus einer Witwe namens Emsen gehörte. Sie macht aber auch sauber. Zusammen mit ihrer Nichte, die... Ja, schön. Ja, danke. Ich kann das noch gar nicht glauben. Mr. Eddard? Ja? Tut mir leid, Mr. Eddard, aber ich kann nicht viel für Sie tun. Für Bilanz- und Steuerfragen sind Miss Stewart oder Mr. Hanwell zuständig und beide sind im Augenblick nicht greifbar. Ach. Wollen Sie vielleicht noch eine Nachricht oder sowas beifügen? Ich werde das Ganze dann weiterleiten. Das wäre wohl das Einfachste. Ja, das ist sehr freundlich. Nein, nein, ich glaube, ich nehme die Unterlagen doch lieber wieder mit. Aber vielen Dank. Wie Sie meinen, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend, Miss Stewart. Miss Hilda Stewart. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Doch, ich bin Walter Eddard. Wir sind uns in Arthurs Büro oft begegnet, damals noch über dem Friseurladen. Walter Eddard, Wirtschaftsprüfer. Oh ja, jetzt weiß ich wieder. Natürlich. Ich wollte Arthur besuchen. Sein Name steht nämlich nicht im Telefonbuch, sonst hätte ich angerufen. Kommen Sie herein. Danke. Bitte hier ins Wohnzimmer. Danke. Ich frage, wie Sie meine Adresse ausfindig gemacht haben? Ach, ich bin zum Handelsgericht gegangen. Ich dachte, dass Arthur, dass Mr. Crawfield unter diesen Umständen nichts dagegen haben würde. Sie haben sehr, sehr viel Mühe gemacht. Durchaus nicht. Tja, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Sie auch bei Ihrem zweiten Anlauf kein Glück haben. Arthur ist nicht da. Ach. Aber wenn Sie nur die Buchungsunterlagen zurückgeben wollen... Ja, das war der Grund meines Besuchs. Aber ich würde sie ihm jetzt doch sehr gern persönlich zurückgeben. Warum? Stimmt etwas an der Buchführung nicht? Nein, nein, nein. Aber? Nichts dergleichen. Ich möchte nur gern sprechen. Warum, Mr. Eddard? Ich habe gestern meine Praxis geschlossen und bin in den Ruhestand getreten. Ja, ich weiß. Ach? Es ist also doch zu Ihnen gedrungen. Ich dachte schon, niemand hätte es bemerkt. Ich habe keine großartige Karriere hinter mir, Miss Stewart. Honorisch, aber nicht viel mehr. Und ich fand immer einen gewissen Trost darin, so merkwürdig das klingen mag, dass es Arthur mit seinem Unternehmen nicht viel anders gegangen zu sein schien. Deswegen war mir wohl auch danach zumute, ihn noch einmal aufzusuchen in der Clay Street. Und dann... Ja... Dann sah ich den Neubau. Traute meinen Augen nicht. Großartig, mein Gott, er hat's ja geschafft. Hat offenbar alles erreicht, wovon ich nur immer geträumt hatte. Und ich möchte ihm gratulieren. Ich möchte mich mit ihm freuen. Ich muss jetzt sprechen. Ich muss von ihm auch hören, warum er mich nicht mit nach oben genommen hat, warum ich nur den unbedeutendsten Zweig seines Unternehmens weiter betreuen durfte. Ich habe Ihnen bereits gesagt, Mr. Eddard, dass Arthur nicht da ist. Aber er wohnt hier. Wann wird er wieder da sein? Er hat sich seit der Zeit Ihrer Bekanntschaft sehr verändert. Er hat in der Clay Street zwar ein Büro, aber er macht keinen Gebrauch davon. Und er wird Sie auch gar nicht sehen wollen, ich weiß es. Mehr gibt es nicht zu sagen, tut mir leid. Ich kann das nicht glauben. Ich kann einfach nicht. Wann erwarten Sie ihn zurück? Oh, Ian, das ist Mr. Eddard, Wirtschaftsprüfer seines Zeichens. Mein Sohn Ian. Guten Abend. Guten Abend. Mr. Eddard wollte gerade gehen. Dann bringe ich Sie hinaus. Ja. Wollen Sie mir die Unterlagen bitte da lassen? Nein. Das ist eine Frage meines Stolzes, Miss Stewart. Menschen ändern sich, Walter. So ist das Leben. Lass das doch ruhen. Du hast aufgehört. Ich kann das nicht einfach ruhen lassen. Irgendetwas stimmt da nicht. Sag mal, hast du nichts bemerkt, als du nach Hause gekommen bist? Nein. Überhaupt nichts? Ja. Sag schon, was los ist. Ich habe das Schlüsselbrett entfernt. Ich habe beschlossen, keine Gäste mehr aufzunehmen. Ich will auch aufhören, Walter. Ja, und ich? Bin ich denn kein Gast? Das musst du entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass du bleibst. Was werden die Leute sagen? Sollen sie sagen, was sie wollen. Wir sind zu alt, um uns darum zu kümmern, glaubst du nicht, Walter? Ich hab dich zu gern, um mich von dir zu trennen. 20 Jahre sind kein Pappenstiel. Ein ganzes Leben. Lass mich! Wie oft soll ich das noch sagen? Was, seid ihr denn taub? Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Nein! Ich rufe die Polizei. Danke, Mutter. Ryan hat mich gerufen. Du bist wieder mal auf dem Trip. Wo hat sie das Zeug? In ihrem Schreibtisch. Spar dir die Mühe. Ich beschaff's mir ja doch wieder. Nimm es ihr weg, Ian. Was geht dich das überhaupt an? Wir sind Geschäftspartner, weiter nichts. Ich mach mir Sorgen um dich. Du hast Angst, ich könnte mich verplappern. So ist es doch. Keine Angst. Ich werde meinen Mund halten. Ich werde unser Geschäftsgeheimnis hüten. Und ganz besonders deines, Oliver. Das ist es doch, was dich interessiert. Das Geschäft, weiter nichts. Lasst mich doch in Ruhe. Ich muss zurück ins Büro. Pass auf sie auf. Sieh zu, dass sie das Haus nicht verlässt. Mutter. Ich habe es alles für dich getan. Nur für dich. Arthur betrogen. Alles verraten, wofür wir gelebt hatten. Das darf doch nicht für nichts gewesen sein. Edda darf es nicht herausfinden. Er darf es nicht. Darf nicht ein... Man muss verhindern, dass er Arthur sucht. Einer war noch, jawohl. Jeden Morgen kam er auf dem Weg ins Büro pünktlich vorbei und kaufte sich eine Havanna. Schmal und klein war er. Brille. Mhm. Hatte ein Baugeschäft. Habe ich recht? Was wissen Sie noch? Naja, ist ja ganz schön lang her. Habe ihn nicht mehr gesehen seit, tja, etwa Kriegsende. Ich liefere aber immer noch die Zeitung wie eh und je. Früher die Times, jetzt den Telegraph. Seine junge Lady, naja, also ehemals. Junge Lady wohnt ja immer noch dort. Immer noch. Sie sprechen von Hilda Stewart. Ja, sie und ihr Sohn. Hat sie denn seit jeher dort gelebt? Oh ja, die waren zusammen, solange ich sie kenne. Wenn überhaupt jemand, dann weiß sie, wo er steckt. Ihn selbst haben Sie seit dem Krieg nicht mehr gesehen? Nein, also, wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte ihn für tot gehalten. Immer wenn man gerade mit dem Abspülen angefangen hat. Hallo? Hallo? Irwin Fletcher. Wer ist da? Hallo? Hier sind alle 14 Schwesterunternehmen von Crawford International aufgeführt. Ganz recht. Ich kann den Prospekt mitnehmen? Tja, ich denke doch. Crawford London, ACD, Crawford Ceramics. Hier kommt Miss Stewart mit ihrem Sohn. Ah, Miss Stewart. Mrs. Stewart. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Eddard. Können wir etwas für Sie tun, Mr. Eddard? Ich wollte eigentlich nur die junge Dame hier sprechen. Ich wollte wissen, ob zufällig irgendjemand hier die Adresse der Frau kennt, der früher das Haus gehörte. Sie hat eine Nichte. Alice, so und so. Also ich bin leider überfragt. Macht nichts, irgendjemand in der Gegend würde es mir schon sagen können. Haben Sie deshalb den weiten Weg gemacht? Warum nicht? Ich verfüge ja jetzt über... viel freie Zeit, verstehen Sie? Ich kann Dinge nach Lust und Laune tun. Ich wünsche allseits einen guten Tag. Guten Tag. Folge ihm bitte ein. Wieso? Was soll ich um Himmels Willen? Bitte. Ich möchte, dass du ihm folgst. Melde dich von unterwegs. Mama. Ich sorge dafür, dass du abgelöst wirst. Mama, mir erscheint das lächerlich. Nein. Also gut, Mutter. Wenn du es unbedingt willst. Ein weiterer Auto kommt auf Sie zu. Der heißt 74. Alice Chapman? Ja. Ich weiß nicht von wo. Aber ich kenne ihr Gesicht. Altert. Walter Altert. Großer Gott, wahrhaftig. Nach so langer Zeit. Also wirklich, ich kann es gar nicht glauben. Clay Street scheint eine Ewigkeit her zu sein, wie? Aber sind Sie denn ein Bingo-Spieler? Oder was machen Sie hier? Ich habe Sie gesucht. Ich? Worum geht's denn? Ich habe gehört, dass Sie vor Jahren mit Ihrer Tante Edith zusammengezogen sind. Das stimmt. Sie ist gestorben, Gott hab sie selig. Vor einem Jahr. Hat ein ganz nettes Alter erreicht. Fast 88. Das schaffen längst nicht alle, wie? Aber weswegen wollen Sie mich denn sprechen? Ich suche Arthur Crawfield. Jetzt haben Sie aber was gesagt. Setzen wir uns da. Arbeiten Sie denn nicht mehr für ihn? Sozusagen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen nach der Nacht, als hier die Bomben fielen. Welche Nacht war das? 16. August 1944. Ein Mittwoch. Werde ich nie vergessen. Da vergesse ich ja noch eher meinen eigenen Geburtstag. Waren diese Heuldinger. Bis sechs zählen und beten. Die erste Bombe fiel um 8:45. Ja, und Caulfield, wo hielt der sich in dieser Nacht auf? In seinem Büro oben. Aber den interessierte was ganz anderes als die Bomben. Er hat mich und Tante Edith gebeten, dass wir etwas unterschreiben. Eine Art Dokument. Als Zeugen. Sah sehr juristisch aus alles. Hatte sowas noch nie getan und Tante Edith auch nicht. Was war das für ein Dokument? Keine Ahnung. Wir sollten ja nur Zeugen sein. Unterschreiben Sie hier, hat er gesagt, mit Datum. Ja, wir haben das Datum dazu gesetzt. Aber dann sind wir schleunigst in den Bunker abgezogen. Sie hatten längst Fliegeralarm gegeben. Aber gelacht haben wir eine Menge über die Sache. Vielleicht hat er uns als Spione angeheuert, haben wir gesagt. Weil es doch geheißen hat, er sei ein deutscher Freund. Weiß nicht, wer das aufgebracht hat. Und geglaubt habe ich es auch nicht. Er war also in seinem Büro, als Sie gingen. Ja. Und seitdem haben Sie ihn nie wieder gesehen? Nein. Naja, wir sind schließlich auch ins East End umgezogen. Wie geht's ihm denn? Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen. Wie? Seit der Zeit nicht, wollen Sie sagen? Nein. Manches in der Nacht war schon recht merkwürdig, muss man sagen. Was meinen Sie? Ich wüsste da etwas, was für manchen recht nützlich sein könnte. Sie sind ja nicht der Erste, der von mir etwas über Arthur Crawfield erfahren will. Bei weitem nicht. Ich will ihm das sagen. Sie kommen nach der zweiten Runde wieder. Sie gehen inzwischen ein bisschen spazieren und überlegen sich, wie Sie die Sache für mich lohnend machen können. Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich über die bewusste Nacht weiß. Mama, er war in einem Bingo-Club und jetzt ist er ins Registergericht gegangen. Ich bin in einer Zelle schräg gegenüber. Warte vor dem Gebäude. Ich schicke jemanden, der dich ablöst. Wenn Edward vorher fertig ist, folge ihm weiter und melde dich nochmal. Ich habe mir die Gründungsakten aller 14 Zweigfirmen angesehen. Danach ist Mr. Arthur Crawford nur in der Geschäftsleitung einer Firma vertreten. Das ist die im Jahre 1942 gegründete Arthur Crawford Limited. Aber die anderen Zweigfirmen führen ebenfalls einen Namen. Eine Firma kann einen beliebigen Namen führen. Es muss nicht der des Inhabers sein. Demnach hätte Mr. Crawford nach dem Krieg mit keiner Firmengründung mehr zu tun gehabt. Ganz recht. Die Direktoren und Geschäftsführer der späteren Firmen sind in verschiedener Zusammensetzung Hilda Stewart, Oliver Henwell, Eric Maybury und Ian Stewart. Sind Sie Ian Stewart? Na, endlich. Terry Fisher, Privatdetektiv. Wo ist Eddard? Er sieht sich die Auslage in dem Juwelierladen hinten an. Sehen Sie ihn? Dunkler Mantel, Hut. Ja, hab ich. Jetzt geht er offenbar wieder in die Bingohalle an der Ecke. In Ordnung. Ihr Chauffeur wartet in der nächsten Seitenstraße links. Jetzt sind wir ungestört. Erzählen Sie weiter von jenem 16. August. Um wie viel Uhr hat Arthur Crawford Ihre Tante und Sie zu sich gerufen? Ungefähr um 8. Es sah wüst aus da oben. Bei ihm im Büro? Ja. Ein heilloses Durcheinander. Und dabei sollte am nächsten Tag eine Geschäftsführersitzung oder sowas stattfinden, hat er gesagt. Und noch was ist mir aufgefallen. Zur gleichen Zeit, kurz nach 8, kam ein großer hellblauer Wagen die Clay Street entlang gefahren. Hatten ja kaum Farben damals, die Autos. Waren ja fast alle schwarz. Da fiel sowas auf. Gehalten hat er auf dem unbebauten Grundstück schräg gegenüber, wo jetzt der Parkplatz ist. Und hat immer noch da gestanden, als Tante Edith und ich in den Luftschutzkeller gelaufen sind. Inzwischen schlugen schon die ersten Bomben ringsum ein. Der blaue Wagen stand da irgendwie ganz unberührt von allem. Der Fahrer ist am Steuer sitzen geblieben und hat zu Arthur Crawfords Bürofenster hinaufgesehen. Sie kannten den Mann aber nicht. Selbst wenn. Es hat so geschüttet an dem Tag, dass man hinter der Scheibe niemanden erkennen konnte. Sie wissen natürlich nicht, was mit dem Dokument geschehen ist, das Sie unterschrieben haben. Ich habe ihn gefragt, ob ich es ihm zur Post bringen soll. Aber er sagte, er würde es selbst bei seiner Bank vorbeibringen. Eigenhändig. Muss schon irgendwas Wichtiges gewesen sein. Aha. Jetzt sage ich Ihnen was, Mr. Eddard. Was noch niemand weiß. Aber nachdem sie tot ist, Tante Edith, ist es zu niemands Schaden. Sie hat nämlich Miete kassiert an dem Tag. Von Crawford und von Valley Jones, dem Friseur. In der Wohnung wollte sie das Geld nicht lassen. Gab ja doch Plünderungen und sowas nach Luftangriffen. Und deshalb hat sie es eingesteckt in ihre Handtasche. Aber im Luftschutzbunker hat sie gemerkt, dass sie die Tasche in Crawfords Büro hat liegen lassen. Wäre nicht meine Tante Edith gewesen, wenn sie nicht auf der Stelle kehrt gemacht hätte. Bomben und Regen zum Trotz. 20 Minuten später war sie wieder da. Mit ihrer Tasche. Gesprochen hat sie nie davon. Aber da war was passiert. Das habe ich gleich gemerkt. Sie war ganz verändert. Ich habe sie nach dem blauen Wagen gefragt. Aber sie hat den Mund nicht aufgemacht. Hat auch über Arthur Crawford keinen Ton gesagt. Ob sie ihn noch mal gesehen hat oder so. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was der springende Punkt ist, Mr. Eddard. Von dem Tag an, diesem Mittwoch, bis zu ihrem Tod, hat sie jeden letzten Donnerstag im Monat per Postanweisung 10 Pfund bekommen. Ich weiß es. Ich habe mit ihr zusammen gewohnt. Ich habe das Geld gesehen. Hat sie gesagt, von wem sie es bekommen hat? Nein. Aber einmal habe ich mir einen Abschnitt angesehen. Und ich weiß, von woher das Geld an sie geschickt wurde. Ja? 50 Pfund. Um Gottes Willen. Ach, das ist doch keine Summe für Sie. Ja, wenn es Ihnen nicht so viel wert ist. Wollen Sie mir nicht wenigstens sagen, zu welcher Bank Mr. Caulfield das Schriftstück gebracht hat, auf dem Sie und Ihre Tante als Zeugen unterschrieben haben. Die Bank und die Post, von der aus das Geld geschickt wurde, waren zwei Paar Stiefel. So viel kann ich Ihnen verraten. Also dann. 50 Pfund für beide Adressen zusammen. 40. Hier im Saal, morgen Nachmittag, zur gleichen Zeit. Abgemacht. 40. Bis morgen dann. Ja. Noch eins. Sie haben gesagt, ich sei nicht der Erste gewesen, der von Ihnen etwas über Arthur Crawford wissen wollte. Wer noch? Jemand von der Firma. Hilda Stewart. Hilda Stewart. Bis morgen. Um 4. Hier im Saal. Hier Alice Chapman. Erinnern Sie sich? Ganz recht. Ich dachte mir, es würde Sie vielleicht interessieren, dass man mir 75 Pfund angeboten hat. Für gewisse Informationen über Arthur Crawford. Und was in einer bestimmten Augustnacht des Jahres 1944 passiert ist. Ich habe bisher nur von den regelmäßigen Postüberweisungen gesprochen. Was ich noch sage, hängt von Ihnen ab. Ich habe morgen wieder eine Verabredung mit dem Betreffenden. Und wenn Sie wünschen, dass ich ihn abbringe von der Spur, dann treffen wir uns besser noch heute Abend um 9. Vielleicht lässt sich eine Übereinkunft finden, wie seinerzeit mit meiner Tante. Nur, dass sich die Zeiten geändert haben. In Bezug auf den Geldwert, meine ich. Gut. Dann sage ich Ihnen, wo Sie mich finden. Hier hat er auch selbst unterschrieben. Moment. 12. Juli 1944. Lass mal sehen. Ja. Tja, Arthur Crawford. Hier? 27. Juli. Das ist ein anderer Name. Ja, PPA Eric Mabry. Was heißt PPA? Per Procura, in Vollmacht. Mal sehen, ob noch irgendein Dokument dazwischen existiert. Hier, 17. August. Ja, der Vertrag mit Atherton über die Errichtung einer chemischen Fabrik. Arthur war nicht allzu glücklich darüber, wenn ich mich recht erinnere. Der 17. Das wäre also der Tag nach dem Bombenangriff gewesen. Arthur Crawford, ja. Da steht sein Name. Nun wollen wir doch mal die Unterschrift mit einer früheren vergleichen. Hier. Na? Na, ich lass mich totschlagen, aber das ist nicht dieselbe Unterschrift. Na Gott, nein, das ist nicht seine Unterschrift. Ich kann natürlich auch zu Oliver oder Eric gehen. Aber vielleicht höre ich es doch besser von dir, Mutter. Wo ist mein Vater? Ich hab's dir doch gesagt. Er ist tot. Wann ist er gestorben? Einen Monat vor deiner Geburt, am 16. August 1944. Und wie starb er? Lass mich. Ich weiß es nicht. Bitte geh. Willst du damit sagen, dass er ermordet wurde? Vielleicht. Und es ist das, was Eddard nicht ausfindig machen soll. Wer sein Mörder ist. Ich fürchte, nach dem 27. Juli sind seine sämtlichen Unterschriften gefälscht. Und du glaubst, dass er tot ist? Ja. Solltest du denn nicht zur Polizei gehen? Nein. Ich möchte selbst herausfinden, was da passiert ist. Was soll ich dir sagen, Wayne? Ich fühle mich wieder wie ein junger Mann, seit ich mit dieser mysteriösen Geschichte zu tun habe. Ich hatte schon ganz vergessen, wie das ist, morgens aufzustehen und sich auf den Tag zu freuen, weil man nicht weiß, welche Überraschung. Und komm her. Was? Ja, komm näher. Walter, einfach hier in der Küche. Hier in der Küche. Nordpol 39. Hallo, Pussy. Na komm. Leistest du mir Gesellschaft? Gar nicht so warm, was? Ach, hätte meinen Mantel mitnehmen sollen. Na, wo bleibt er denn? So schön können wir schnurren. Scheint er zu kommen. Na, dann verschwinde mal besser, hm? Hallo, suchen Sie mich? Ich bin Alice Chapman. Mr. Etter? Ja? Ach, Miss Stewart. Ja, ich muss mit Ihnen sprechen. Wo? In Ihrem Büro? Nein. Bei mir zu Hause in Barnes. Ich möchte, dass Sie die Wahrheit erfahren. Bitte steigen Sie ein. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Etter. Bitte, bitte. Sarah, ich bin zu Hause. Rufen Sie Mr. Mayberry und Mr. Hanwell in meinem Büro zusammen, ja? Ich möchte, dass Sie etwas über den Verstärker mit anhören. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es soweit ist. Danke. Die beiden sollen jedes Wort, das ich zu Ihnen sage, mit anhören, ohne dass Sie eingreifen können. Und wenn, drehe ich Ihnen den Ton ab. Ich habe Arthur aufrichtig geliebt. Ein ist sein Sohn, wussten Sie das? Ich hab's vermutet. Ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Was ich getan habe, habe ich alles für ihn getan. Nicht für mich. Ja? Mr. Hanwell und Mr. Mayberry sind in Ihrem Büro, Miss Stewart. Ich stelle jetzt durch. Oh ja, danke. Hilda? Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, Eric. Guten Morgen. Was ist eigentlich los? Mr. Eddard ist bei mir. Was soll das? Nichts. Ich habe ihn gebeten, mit mir nach Hause zu kommen. Ich habe beschlossen, ihm alles zu sagen. Du hast was beschlossen? Nein, Hilda, nicht. Tu es nicht. Ist ein bei dir? Im Haus sind nur Mr. Eddard und ich. Das kannst du doch nicht tun. Hör zu, Hilda. Warte einen Moment, nur so lange, bis wir bei dir sind. Ich habe euch abgedreht, Oliver. Jetzt könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Und um mich daran zu hindern, dass ich Mr. Eddard sage, was ich will, ist der Weg zu weit. Also seid gescheit und hört einfach zu. Im Übrigen hat sich Mr. Eddard das meiste sowieso schon zusammengereimt. Denke ich. Ist Arthur tot? Ja, er ist tot. Ist am 16. August 44 gestorben. Und wenn er nicht gestorben wäre, wäre die Arthur Crawford Limited ebenso vor sich hingekümmert wie die Kanzlei von Walter Eddard. Naja, er war kein Geschäftsmann. Sie beide hätten gut zusammengepasst. Er war dem Konkurrenzkampf nicht gewachsen und wollte nichts wie aufhören. Und dann fiel plötzlich Manna vom Himmel. Arthur erhielt das Angebot, eine kleine, mit Nazigeld finanzierte chemische Fabrik mit dem gut englischen Namen Etherton zu bauen. Das war gefährlich, damals im Krieg. Und Arthur hätte den Auftrag auch abgelehnt. Aber Oliver und Eric, seine Teilhaber, hatten weniger Skrupel. Sie haben ihn unter Druck gesetzt. Er hat Arthur für das Beste gehalten, zum Schein darauf einzugehen. Er hat einen Termin für die Vertragsunterschrift vereinbart, den 17. August. Aber insgeheim wollte er sich mit mir am Tag davor, am 16., absetzen. Irgendwohin. Verstehen Sie? Laut Firmensatzung musste jeder Vertrag Arthurs Unterschrift tragen. Ohne ihn blieb den anderen praktisch nichts anderes übrig, als die Firma zu liquidieren. Es kam anders. Ich wartete hier auf ihn. Meine Koffer standen bereit. Gegen 7:45 rief Arthur aus seinem Büro an und sagte, er würde jetzt losfahren. Als er um 9 immer noch nicht da war, rief ich bei ihm an. Oder vielmehr, ich wollte anrufen. Die Leitung war tot. Ich rief die Vermittlung an. Dort wussten sie, dass Clay Street schwer zerbombt worden war. Ich war völlig gelähmt. Ich wusste nicht mehr weiter. Hinzu kam, dass ich schwanger war. Wenn er also unter den Trümmern begraben lag, ich hatte keinerlei eigene Mittel. In dieser Situation schien der Atherton-Vertrag die einzige Lösung, ob Hitlergeld dahinter steckt oder nicht. Tatsache ist, wir haben Arthurs Unterschrift gefälscht. Ich sage wir, weil jeder sich damit einverstanden erklärt hatte, ich eingeschlossen. Und diese gefälschte Unterschrift hatte Folgen. Nachdem einmal auf dem Vertrag festgehalten war, dass Arthur am 17. August noch lebte, gab es keine Möglichkeit mehr, ohne dass wir uns indirekt selbst des Betruges bezichtigt hätten, zu erklären, dass Arthur am 16. August gestorben war. So mussten wir Arthur am Leben erhalten. Und dann begann der Aufstieg. Bis hin zur Arthur Crawford International. Tja. Ich kann euch wieder hören, Oliver. Na ja, meinen herzlichen Glückwunsch. Ich möchte noch wissen, warum es heute sein musste, Hilda. Ausgerechnet heute, nach so vielen Jahren. Weil Alice Chapman vergangene Nacht umgebracht wurde. Durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, verdammt nochmal. Einen Unfall? Auf dem Parkplatz im Hof einer Bingo-Halle. Was glaubst du denn, wer daran interessiert sein könnte? Sie ist ermordet worden, Oliver. Ja, und aus welchem Grund? Ich vermute, weil sie etwas von den Ereignissen in der fraglichen Nacht wusste, was ich nicht weiß. Ihr Mörder hatte Angst, sie würde zumindest Mr. Eddard sagen, was sich wirklich abgespielt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, Hilda. Haben Sie irgendeine Vermutung, Eddard? In gewissem Sinn, ja. Und zwar? Alice Chapman hatte mir erzählt, dass ihre Tante vom August 1944 an bis zu ihrem Tod, vor 1,5 Jahren etwa, regelmäßig jeden Monat 10 Pfund erhielt. Offenbar, weil sie am Abend des 16. in Arthurs Büro etwas Bestimmtes gesehen oder gehört hatte. Das Geld wurde ihr per Postanweisung geschickt, immer vom selben Postamt aus. Und dieses Postamt wollte sie mir am nächsten Tag nennen. Ich hätte damit die Möglichkeit gehabt, den Absender ausfindig zu machen. Die 10 Pfund waren mit anderen Worten erpresst. Schweigegeld. Schlüssel müssen Sie selbst ziehen. Erpresst weswegen? Schweigegeld wofür? Dafür, dass sie ihr Wissen über den Mord an Arthur für sich behielt. Den Mord an Arthur? Fabelhaft. Ja, wie kommst du auf die Idee, dass Arthur ermordet wurde? Auf die Idee komme ich, weil Arthur um 7:45 von seinem Büro angerufen hat. In der Clay Street schlugen die ersten Bomben erst eine halbe Stunde später ein. Zu der Zeit hätte er längst auf dem Weg hierher sein müssen. Nein, ich vermute, dass ihn jemand nach seinem Anruf bei mir umgebracht hat. Und Alice, beziehungsweise ihre Tante, wusste, wer derjenige war. Ich vermute weiter, dass der Betreffende noch lebt. Und jetzt Alice umgebracht hat. Arthurs Leiche wurde nie gefunden. Nein. Aber damals kamen viele Menschen ums Leben, ohne dass man sie gefunden hätte. Es gab Spuren. Du glaubst, Erik und ich hätten Arthur umgebracht? Ja? Ist das deine Theorie? Dann möchte ich dir kurz eine andere Theorie offerieren, Hilda. Vielleicht hatte Arthur plötzlich keine Lust mehr, eine neurotische Geliebte an einem Kind an Hals zu haben. Vielleicht hat er ihr das gesagt. Vielleicht hat daraufhin sie... Ich habe ihn geliebt. Er hat mir mehr als alles andere auf der Welt bedeutet. Damals wie heute. Vielleicht war es ja auch tatsächlich so. Ein Mann damals wurde von Bomben getötet, eine Frau heute bei einem Verkehrsunfall. Nein! Und jetzt, Mr. Etter? Ich möchte nach Hause. Der Wagen, der mir ständig folgt, ich habe das bemerkt. Ob der mich verbringen könnte? Wenn wir schon den gleichen Weg haben. Ich spreche mit dem Fahrer. Eine Frage noch. Weiß jemand, was das für ein Schriftstück war, das Arthur in der bewussten Nacht unterzeichnet hat? Ich weiß es nicht. Oliver? Nein. Eric? Nein. Wenn es überhaupt eines gab, was ich bezweifle. Dann möchte ich jetzt gehen. Ich habe dir aus deinem früheren Büro die Post mitgebracht. Ah. Alles Drucksachen, wie es scheint. Bis auf die Gas- und Stromrechnung. Und eine Postkarte. Eine Postkarte? Zeig mal her. Mit dem Piccadilly Circus? Ich habe es mir anders überlegt und Sie sind ein so freundlicher Mann. Behalten Sie das Geld. Aber damit Sie nicht ganz im Dunkeln tappen, es handelt sich um das Postamt und die Barclays Bank von Highbury. Gott, diese von Alice. Barclays Bank. London, Highbury. Ja, ganz recht. Vor 34 Jahren. Ich heiße Crawfield, Arthur Crawfield. Ja. Sie erinnern sich nicht zufällig an das genaue Datum. Doch, die Deponierung erfolgte am 16. August 1944. Aha. Wenn Sie bitte Platz nehmen würden, Mr. Crawfield. Die Sache wird einen Moment beanspruchen. Danke. Bitte, Mr. Crawfield. Ich bedauere, ich habe keinen Eintrag unter dem 16. August gefunden. Ach ja, dann muss ich mich wohl geirrt haben. Aber am 17. August haben Sie etwas bei uns deponiert. Am 17.? Ja. Das ist eigentlich kaum... Darf ich fragen, Sir, sind Sie gekommen, um das Dokument mitzunehmen? Ja, ganz recht. Dann müssen Sie mir nur hier bitte die Aushändigung bestätigen. Ja, gewiss, natürlich. Hier bitte. Nur, Sie müssen mit einer leicht gealterten Unterschrift von liebnehmende Jahre, verstehen Sie? So, ich bedanke mich. Und hier das Dokument, Mr. Crawfield, bitte. Dankeschön. Danke. Na, sehen, mein Vater, was du uns für einen Fingerzeig gelassen hast. An alle, die dies lesen. Na, das ist ja... Das hätte ich gewiss. Arthur. Wirklich. Da sind Sie ja, Chef. Dachte schon, ich hätte Sie irgendwie verloren. Tut mir leid, es hat länger gedauert. Ich musste noch was besorgen. Macht nichts. Musst du selbst mal kurz telefonieren. Was haben Sie denn da? Eine Flasche Champagner und eine Straßenkarte von England. In Ordnung, Chef. Leider haben wir nur ein paar Minuten Zeit. Und wohin müsst ihr denn so dringend fahren? Weiter. Was hast du vor? Bitte sag mir's. Auf der Stelle. Ich dachte, lieber Win, würdest du mir die Freude machen, meine Frau zu werden? Walter? Das war aber keine Antwort. Ne? Ja, sehr gern, Walter. Fischer, jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Ich habe Sie gar nicht gesehen, Mr. Stewart. Also, um welches Postamt handelt es sich? Das von Oak Airsby. Wie bitte? Ich kenne den Ort auch nicht, Oak Airsby. Und wo soll das sein? Irgendwo in Yorkshire angeblich. Sie müssen es auf der Karte suchen. Gut, ich fahre dann gleich los. Und Sie versuchen, Eddard so lange wie möglich aufzuhalten. Ich will als Erster in Oak Ashby sein. Eddard sucht nach einem Freund, den er 40 Jahre oder wie lang nicht zu Gesicht bekommen hat. Ich suche nach dem Mörder meines Vaters. Sie können weiterfahren. Ich habe die Adresse. Und wo ist es? Nicht weit von hier. Haben Sie daran gedacht, mir eine Tafel Schokolade mitzunehmen? Ich habe hier. Oh, ausgezeichnet, danke. Später, ja? Warum so eilig? Ist ja doch noch niemand auf, wenn wir hinkommen. Noch nicht mal halb acht? Ich fürchte doch. Jemand war schon vor mir in dem Geschäft, hat nach der Adresse gefragt. Ganz was Verwunschenes, hm? Warten Sie hier, Terry. Wie Sie wünschen, Meister. Komm herein, Walter. Und schließ die Tür. Ich sah dich den Gartenweg entlang kommen. Ich habe dich sofort erkannt. Arthur Crawfield. Hast du mich gefunden? Durch Alice. Alice Chapman? Ey, setz dich doch, mein Freund. Sie wurde umgebracht. Aber zu spät. Sie hatte sich eines Besseren besonnen. Eine Ansichtspostkarte, auf der sie das Postamt nannte. Oak Ashby. Dann ist ihr ja der Himmel sozusagen sicher. Hast du denn all die Jahre hier gelebt? Ja. Eine Zeit lang hatte ich in Bradford ein Büro. Ich habe mich als Wirtschaftsprüfer betätigt, wie du. Ich konnte angenehm davon leben. Als Wirtschaftsprüfer? Tatsächlich. Vor ein paar Monaten habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Ich vor ein paar Tagen. Sieh mal an. Du bist also am 17. August 1944 hierher gekommen. Richtig, ja. Richtig, ich bin nicht mehr zurechtgekommen. Nicht mit Hilda, nicht mit der Firma. Hier oben hat irgendetwas nicht funktioniert in meinem Kopf. Ja. Hast du geheiratet, Walter? Ich bin verlobt. Edith Emson hat mir in der Nacht damals geholfen. Hast du das auch gewusst? Ja, sie war eine gute Frau. Ich hatte wegen des Atherton-Vertrags Drohbriefe bekommen. Es war bekannt, dass deutsches Geld dahinter steckte. Wie es der Zufall wollte, war ich gerade dabei, das Büro zu verlassen, als sie kamen, um mich fertig zu machen. Die Droschen mit, ich weiß nicht, was allem auf mich ein, auch Milchflaschen. Ich habe geblutet wie ein Schwein. Plötzlich erschien Edith auf der Bildfläche. Sie half mir zum Wagen, obwohl Luftwarnung gegeben worden war. Ich war in so einem schlechten Zustand, dass ich Edith bitten musste, Hilda auszurichten. Sie würde bei der Barclays Bank ein wichtiges Schriftstück finden. Indem du die Geschäftsführung der Arthur Crawfield Limited einschließlich Zeichnungsbefugnis an sie abgetreten hast. Sie konnte also rechtsgültig für dich unterschreiben, oder vielmehr hätte es gekonnt. Ja. Ich hatte beschlossen, mich von ihr zu trennen, aber ich wollte ihr alles hinterlassen, was ich besaß. Aber Hilda beging die Dummheit zu lügen, als Edith sich am nächsten Tag bei ihr meldete. Sie sagte, sie habe mich gesehen und mit mir gesprochen. Erik machte dasselbe. Und Oliver auch. Da hat es ihr Edith eben nicht ausgerichtet. Und so hielten mich alle für tot und fälschten fortan meine Unterschrift. Und du hast nichts dagegen unternommen? Der Preis wäre die Aufgabe meiner Anonymität gewesen. Und der war mir zu hoch. Sollen Sie mit Ihrem Betrug leben, habe ich mir gedacht. Ja, meine einzige Aktion war, dass ich Edith Emsen pro Monat 10 Pfund überwiesen habe, als Preis dafür, dass sie weiterhin nichts sagte und dafür, dass sie mir gelegentlich über meinen Sohn berichtete. Und beides hat sie eingehalten bis zu ihrem letzten Tag. Kennst du meinen Sohn, Walter? Ja. Alles war die langen Jahre über gut gegangen. Bis Alice auf deine Initiative hin auf die Idee kam, mich zu erpressen. Sie wusste durch ihre Tante viel mehr, als sie dir gesagt hatte. Sie rief mich an, sie sagte, man habe ihr 75 Pfund für bestimmte Informationen geboten. 40. Es waren 40. Und ich müsse erheblich darüber hinausgehen, wenn sie diese Informationen für sich behalten solle. Und da hast du beschlossen, sie umzubringen. Es ist nicht so entsetzlich schwierig in einem Wagen umgeben von Blech, wenn man sich die Hände nicht schmutzig machen muss. Nicht? Nein, bleib stehen, wo du bist, Walter. Aber ich hatte schon heute vor dir Besuch. Jemand wollte mich umbringen, weil er dachte, ich hätte Arthur Crawfield umgebracht. Ich mich selbst, mit anderen Worten. Wer war das? Das kannst du mir vielleicht sagen. Wieso? Was heißt das? Wo ist er? Er wollte mich töten. Wir haben miteinander gerungen und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Er ist tot. Er liegt hier am Boden. Hinter meinem Schreibtisch. Oh Gott. Ist es ein? Habe ich meinen Sohn getötet? Ja. Es ist dein Sohn. Auf dem Tisch in der Küche liegt ein Brief. Würdest du mir den holen? Es ist mein Geständnis, dass ich Alice Chapman und Ian umgebracht habe. Ja. Leb wohl, mein Freund. Durch diese Anlagen bin ich Tag für Tag gegangen, William. Mein ganzes sogenanntes Berufsleben lang. Ich kenne jeden Baum, jeden Strauch, jede Rose. Immer wollte ich ein Abenteuer erleben. Das ist mir zu guter Letzt ja auch gelungen. Wie viel Uhr ist es? 10:45. Oh, noch eine Viertelstunde Zeit und nur 5 Minuten zu gehen. Morgen, Mr. Eddard. Guten Morgen. Morgen. Aber dass wir nicht zu spät kommen, Walter. Was tragen Sie denn da in Ihrem Knopfloch, Mr. Eddard? Eine Mary Rose. Richtig, Mr. Eddard. Ja, ich habe den Hauptgewinn gemacht. Hast du auch nicht die Ringe vergessen, Walter? Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel Eddard im Ruhestand von John Peacock in der Übersetzung von Marianne de Bard. Es sprachen Walter Eddard, Hans Page, Hilda Stewart, Ursula von Reibnitz, Alice Chapman, Tana Schanzara, Wynne Fletcher, Lilo Barth van Buren, Arthur Crawfield, Dieter Borsche, Oliver Henwell, Walter Laukwitz, Eric Mabry, Wolfgang Reinsch, Ian Stewart, Jürgen Andreas, Terry, Helmut Enig, Bankangestellter, Gerd Keller, Angestellte, Christel Körner, Miss Kirk, Margarete Saalbach, Kioskbesitzer, Elmar Banz. Die Regie hatte Harald Körner. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks.